2b. Hi, hier ist Timon. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Um die Welt. Der Podcast, der um die Ecke denkt und euch jede Woche mit einem neuen Thema aus Wissenschaft und Gesellschaft erwartet. Heute sitzt Isa Bosser neben mir. Hallo Isa, danke, dass du da bist. Gern, danke Timon, dass du mich eingeladen hast. Du beschäftigst dich beruflich ja mit Karten. Erzähl mal kurz, was machst du denn? Ich bin Doktorandin der Geografie und schreibe meine Doktorarbeit zum Thema gerechte Weltkarten. Oh, das klingt interessant. Was meinst du denn mit gerechte Karten? Naja, dir ist sicherlich schon mal aufgefallen, dass es unterschiedliche Darstellungen und Karten von der Welt gibt. Auf manchen Karten werden bestimmte Länder viel größer dargestellt, als sie sind. Das kann man schon als ungerecht bezeichnen. Okay, verstehe. Du hast ja heute ein paar Karten mitgebracht. Was sind da die Unterschiede? Also diese Karte hier kennst du bestimmt. Das ist die Mercator-Karte oder Mercator-Projektion. Hier steht Europa im Zentrum. Besonders auffällig ist der große weiße Fleck oben in der Mitte. Siehst du, was ich meine? Hier schräg über Europa? Ja, genau. Das ist Grönland. Und auf dieser Karte ist Grönland so groß wie Afrika. Aber in Wirklichkeit ist Afrika 14 Mal größer als Grönland. Krass. Du hast recht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, damals im Geografieunterricht haben wir auch mit dieser Karte gearbeitet. Ja, die Mercator-Karte war lange auch die verbreitetste, zumindest in Deutschland. Inzwischen wird sie in Schulbüchern aber kaum noch verwendet, weil eben die Größenverhältnisse der Länder und Kontinente nicht der Wirklichkeit entsprechen. In Schulbüchern wird jetzt oft diese Karte verwendet. Ja, stimmt. Hier auf dieser Karte ist Grönland viel kleiner als Afrika. Etwa ein Viertel von Afrika. Das stimmt zwar immer noch nicht, aber ist schon wesentlich näher dran an der Wirklichkeit. Und diese Karte erscheint rund, also nicht so zweidimensional. Ja, bei der Winkel-Tripel-Karte hat man versucht, die Form der Erde, die natürlich dreidimensional ist, zumindest annähernd mit abzubilden. Aber warte, ich habe noch eine dritte Karte dabei. Wow, die sieht jetzt schon ziemlich anders aus als die anderen beiden. Die Kontinente sehen alle irgendwie länger oder schmaler aus als auf den anderen beiden Karten. Vor allem bei den Kontinenten im Süden fällt es auf. Südamerika und Afrika sind hier ziemlich dünn und lang. Ja, das ist die sogenannte Peters-Projektion. Die Peters-Karte ist für das Auge etwas ungewohnt, weil Afrika und Südamerika so groß erscheinen. Russland und vor allem Europa wirken viel kleiner und sehen unter dem Nordpol ein bisschen eingequetscht aus. Okay. Und welche von den drei Karten stellt die Welt nun am gerechtesten dar? Das kann man nicht so ohne weiteres beantworten. Alle Karten haben ihre Berechtigung. Man muss sich anschauen, wann und wie sie entstanden sind.